Woher hatten Sie das? Ich habe mich selbst verbrannt. Sie haben sich selbst verbrannt? Wieso? Ich übe für die Hölle. Wieso glauben Sie, dass wir in die Hölle kommen? Wegen dem, was ich getan habe. Wegen dem, was ich tun werde. Sie wollen sich umbringen. Und wie ernst soll ich das nehmen? Samstag um Mitternacht will ich es tun.